Ja, furchtbar wird nach dem von dem Juden Russell gelehrten göttlichen Weltenplan unser Schicksal werden. Wie die Spinne ihrem Opfer tückisch Glied um Glied fesselt, so werden wir Zug um Zug mit Sklavenketten gebunden, wie einst das ägyptische Volk, das der biblische Josef, ein Getreide- und Geldwucherer größten Stils, Schritt um alles brachte, um sein Geld, sein Vieh, seinen Grund und Boden und seine persönliche Freiheit. Freilich übte der Leibeigen gewordene Ägypter blutige Rache. Er schlug nach den Geschichtsschreibern Diodor und Manetho einen Teil der Juden tot und jagte den Rest des fluchbeladenen aussätzigen Volkes über die Grenze. Die Folgen des vermutlichen Steigens unserer Mark um die Jahreswende aber werden gerade zunächst die Arbeiter, die verblendete jüdische Schutztruppe, katastrophal sein. Die Auslandsaufträge werden geringer, vielleicht zurückgezogen werden. Die Exportindustrie wird stiller werden. Arbeits- und Verdienstlosigkeit dürften steigen. Die Lebensmittelpreise aber fallen nicht, weil durch die Verschiebung ins Ausland für Hunger und Not und Hungerkrawalle, welche Alljuda für seine Zwecke braucht, gesorgt wurde. Die Folgen von den notwendig kommenden und von der jüdischen Hochfinanz zweifellos geschürten inneren Unruhen ist 1922 ein rasches Fallen der Mark, wie in Russland, Österreich und Polen. Hiermit ist wiederum die Unmöglichkeit weiterer Lebensführungen für große Volksmassen und Hunger, Elend, Krankheit, Seuchen aller Art gegeben, was nach dem jüdischen Welteroberungsplan die Massen mürbe machen soll. Verzweiflung wird sich ihrer bemächtigen. Gut bezahlte Hetzer werden ein Übriges tun. Man wird die hungrige Menge gegen die Bauern hetzen, die heute schon in der jüdischen Presse als Brotverteuerer und Wucherer bezeichnet werden, um die Aufmerksamkeit von Alljudas Wucher abzulenken. Brennende Bauernhöfe werden dem Wissenden in dunkler Nacht schaurige Kunde davon geben, dass Alljudas Heere marschieren. Man wird den Massen vorgaukeln, im Kommunismus sei das Heil zu finden. Man wird sie gegen den Kapitalismus hetzen, beileibe aber nicht gegen die jüdischen Millionäre, Milliardäre und Banken, sondern gegen die deutschblütigen Bürger und Unternehmer. Ihr Besitztum soll sozialisiert, kommunalisiert, enteignet werden, das ist, auf später zu bezeichnendem Wege in die Taschen des Judentums wandern. Die wissenden und führenden deutschen Kreise, Alldeutsche, Deutschnationale, Militärs, deutschgesinnte Arbeiter und Bauern, Gelehrte, die Intelligenz, kurz alle, in denen der letzte Rest der erhaltenden Kraft des Deutschtums steckt, sie werden nach dem jüdischen Plan der verführten Masse als Reaktionäre und Feinde des republikanischen Staates bezeichnet werden, welche dem armen Volke angeblich die Freiheit rauben wollen. Die Liste der zu Ermordenden sind bereits vorhanden. Sie wurden in einer jüdischen Geheimversammlung, deren Redner meist Hebräisch sprachen, vorgelesen. Siehe die Weisen von Zion, Seite 179. In einer süddeutschen Großstadt allein sollen 1400 auf der Totenliste stehen. Derselbe Verbrecherplan wurde von den Juden im alten Persien durchgeführt, allwo sie an einem verabredeten Tage 70.000 führende Persönlichkeiten ermordeten. Siehe Buch Esther. Zum Andenken daran feiern sie noch heute das Purimfest. In einem blutigen Bürgerkrieg, am verheißenen großen Tag von Hermageddon, will das Judentum die besten Deutschen mittels des durch Hunger wahnsinnig gemachten und durch kommunistische Hetzer betörten Volksmassen wie in Russland und Persien ausrotten. Der Kampf um die politische Macht dürfte wenigstens in Norddeutschland mit dem Siege des Judentums enden, wenn das deutsche Volk nicht bei Zeiten helle wird. Die rein sozialistisch-kommunistische Republik mit einem Juden als Diktator an der Spitze und mit jüdischen oder jüdisch gestempelten Regierungsbeamten wie dort wird erstehen und damit den Bibelforschern ihr längst ersehntes tausendjähriges Reich Gottes anbrechen, denn in ihm werden nach der Lehre Russells Juden auf ihrer hohen geistigen Stufe zum Austeilen des Segens Gottes berufen sein. Eine religiöse Regierung aus Juden wird die Geschichte des tausendjährigen Reiches Gottes nach seinem Willen leiten und die Arbeit des christlichen Proletariers wird eine Quelle ungeheuren Gewinnes für die Auserwählten sein. Arbeiter, Bauern, Bürger, Beamter, erkennt doch euren gemeinsamen Feind, den Weltfeind Juda. Oder glaubst du, du betörter, in deiner Gutgläubigkeit irregeführter Arbeiter, dass dieser sozialistisch-kommunistisch-jüdische Staat tatsächlich deine Wünsche und Ideale verwirklichen wird? Siehe nach Russland und siehe das Elend und die Knechtschaft der Arbeiter dort selbst, die durch Bürgerkriege und Hungersnot entvölkerten Landstrecken, Dörfer und Städte, die unübersehbaren Reihen von Gräbern der von jüdischen Schergen ermordeten Bauern, Bürger und Arbeiter, welche der jüdischen Blutherrschaft sich zu widersetzen wagten. Was werdet ihr, ihr betörten Arbeiter, in dem sozialistisch-kommunistischen Staate, für den bereits ein jüdischer Diktator bestimmt ist, finden? Freiheit? Kerker und Tod für all diejenigen, die gegen die jüdische Gewaltherrschaft und ihre gut bezahlten Polizeitruppen aufzumucken wagen. Denn also verkünden die Lehren des Juden Russell: Wer sich dem von Gott gewollten System nicht fügt, der wird fallen. Nur wer sich der gottgewollten messianischen Führung gläubig unterordnet, der wird am Leben bleiben. Friede? Unaufhörlicher Kampf gegen die jüdische Tyrannenherrschaft, der in eurem Blute erstickt werden wird. Brot? Wie in Russland, kaum das Notwendigste, kaum so viel, um den Hunger stillen und als Arbeitstier für den jüdischen Kapitalismus schuften zu können. Denn ach, man hatte ja im Kampf gegen den Kapitalismus das jüdische Großkapital übersehen und nur die deutschen Volksgenossen um Hab und Gut gebracht. Die sozialisierten, dem deutschen Volksgenossen geraubten Betriebe aber werden von der kommunistisch-jüdischen Volksregierung kapitalistischen Unternehmern, natürlich Juden wie in Russland, gegeben werden. Deshalb erhöhte Arbeitszeit für euch, ihr irregeführten deutschen Arbeiter, wie in Russland. Der euch mit Recht gehörende 8-Stunden-Tag und das Streikrecht gehen zum Teufel. Ihr werdet um jeden Preis arbeiten müssen. Merkt ihr nicht, wie jetzt schon jüdische Zeitungsschreiber, jüdische Abgeordnete und vom Judentum abgeschmierte Arbeiterführer euch vorrechnen, die ungeheuren Schuldenverpflichtungen des deutschen Volkes können nur durch vermehrte Arbeit und Erhöhung der täglichen Arbeitszeit verzinst werden? Wisst ihr nicht, dass Juda auf eine Beschränkung des Streikrechts hinarbeitet? Merkt ihr nicht, dass sie euch arglistig verschweigen, dass die ganze deutsche Volksnot durch Brechung der Zinsknechtschaft, Verstaatlichung der Banken und Zwangsenteignung der jüdischen Großkapitalisten behoben werden könnte? Merkt ihr nicht, dass man schon daran geht, euch die Wohltaten der Arbeiterversicherung zu entreißen und hierzu die Entente vorschieben will? Wie aber wird es dem freien Beamtenstand gehen? Der sozialistische Staat wird ihn nach dem von Juden gemachten roten Programm seiner Rechte, Pension, Unwiderruflichkeit berauben und ihn nur mehr kündbar anstellen. Die diesbezüglichen Bestrebungen des Judentums treten immer klarer hervor und werden greifbare Gestalt gewinnen, denn die Judenparteien pflegten schon diesbezügliche Erörterungen. Vermehrte Arbeitszeit und Hunger auch für ihn. Für den jüdischen Herrn, dem Gehilfen des Messias, aber ein Freudenleben in herrlichen Theatern und Konzerten, in prächtigen Kurorten und Hotels.